50-50. Eins live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hatte auch gar nicht meinen Kopfhörer richtig auf, weil wir heute tatsächlich ein paar Sekunden zu früh sind. Also, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wir sind zu früh. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Freie Themennacht heute am Freitag. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Stefan. Stefan ist 53. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Stefan. Wie geht's dir? Dankeschön. Und dir? Ja, gut. Ich habe erstmal eine Frage an dich. Ja. Freust du dich schon auf Weihnachten oder siehst du das dieser Zeit mit Skepsis entgegen? Nö, ich freue mich da schon drauf. Also ich finde das immer eine ganz schöne, angenehme, stille Zeit. Ja, stille Zeit. Warum fragst du? Ja, das hat so in dem Sinne mit dem Thema zu tun, weswegen ich anrufe, Tod meines Vaters und die Zeit, die wir Weihnachten immer verbracht haben, war immer eine ganz spezielle. Ne? Deswegen wollte ich jetzt nur deine persönliche Sicht der Dinge sehen, wie du Weihnachten siehst. Aber ach, das heißt, das ist für dich Weihnachten schon eine schwierige Zeit? Eigentlich immer gewesen. Ne? Und zumal dadurch, dass wir auch räumlich getrennt waren und dann an Weihnachten uns sozusagen dann wiedergesehen haben. Und dann kam natürlich auch, worüber reden wir, was ist das Thema und werden die alten Sachen aufgewärmt oder nicht. Ne? Der Hintergrund ist eigentlich deshalb, weil ich den Tod meines Vaters vor 2 Jahren, ja, der steht mir immer noch bildlich vor Augen und ich weiß nicht, ob ich ihn verkraftet habe oder nicht. Zur Vorgeschichte, mein Vater hatte 2 Herzinfarkte, hatte dann Prostatakrebs und ist dann schließlich am Kieferhöhlenkrebs gestorben. Also er war ein ganz zäher Knochen. Sehr leidvoll. Klingt das. Sehr leidvoll. Ich weiß nicht, ob du weißt, Kieferhöhlenkrebs, wie das im Endstadium aussieht. Nee, das weiß ich nicht genau. Das ist, muss dir ungefähr so vorstellen, dass wenn das auf die eine Gesichtshälfte das befällt, frisst sich der Krebs fast durch bis ins Auge und also die Gesichtshälfte zerfällt nach innen sozusagen. Das heißt, der Vater war völlig, vollkommen entstellt. Vollkommen entstellt. Du, also das eine Auge konnte man noch sehen. Mhm. Ich habe ihn nicht wiedererkannt, richtig, als ich am Sterbebett stand mit meiner Mutter. Nochmal zur Einordnung. Ihr habt aber weit auseinander gewohnt, auch zu dieser Zeit. Auch zu dieser Zeit schon, ja. Auch und zu dieser Zeit. Während seiner langen Leidenszeit, wie oft hast du ihn gesehen? Wie oft warst du bei ihm? Ja, ich habe ihn praktisch am Sterbebett einen Tag gesehen, also ich bin in den Flieger, habe mich in den Flieger gesetzt, bin nach Berlin geflogen und bin dann ins Krankenhaus gefahren zu meiner Mutter und einen Tag bevor er gestorben ist, habe ich ihn sozusagen am Sterbebett gesehen. Wie viele Kilometer wohnt ihr denn auseinander? Wohntet ihr? Nach 900, ne? 900. Aber er war doch viele Monate vorher erkrankt. Warum hast du ihn da nicht besucht? Das ist eine gute Frage. Weiß ich, irgendwie hat meine Mutter auch das, glaube ich, gespürt, dass es zu Ende geht und dann hat sie gesagt, bitte komm jetzt und dann habe ich gesagt, okay, ich komme jetzt und dann war ich da und sie hat dann immer so gesagt, ja, dem Vater geht's nicht so gut und er schafft das schon, aber dann in der letzten Woche ging es rapide bergab und so, da standest du an dem Sterbebett und hast deinen komplett entstellten Vater gesehen. Wie hast du das empfunden? Was ist in dir vorgegangen? Ich habe keinen Ton aus mir rausgebracht. Meine Mutter hat geheult wie ein Schlosshund. Ich konnte keine Miene verziehen. Und das ist noch dazu der zweite Grund, warum ich anrufe. Ich konnte nicht trauern. Meine Mutter hat getrauert ohne Ende, fast ein Jahr lang. Und du konntest nicht trauern und du kannst bis heute nicht trauern. Ich kann bis heute nicht trauern. Als du bei deinem Vater warst, war er da noch bei Bewusstsein? Nein. Und warst du dabei, als er dann seinen letzten Atemzug getan hat? Nein, er ist ich bin am Abend um 7 habe ich das Krankenhaus verlassen und am nächsten Morgen um 8 ist er verstorben. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinem Vater? distanziert, würde ich mal sagen. Also wir sind uns vom Charakter her zwar ziemlich ähnlich, aber eine besondere Nähe konnten wir nie in dem Sinne zu uns lassen. Ja. Also daher auch die schwierigen Besuche Weihnachten, wie du es gerade am Anfang gesagt hast. Ja, das war, ich war auch kein einfaches Kind, muss man sagen, und wir hatten auch immer viele Besuche im Hause. Also ich musste mich als Kind auch schon immer ganz akkurat anziehen, wenn wir Besuche im Hause hatten, durch dass mein Vater Abgeordneter im Bundestag war. Mhm. Und da kamen wir, ja, also das war also ziemlich merkwürdig. Ne? Es also, gab nie ein herzliches, inniges Verhältnis zwischen dir und deinem Vater. Auch als Kind hattest du das nicht, nein. Also mein Vater hat mit mir ab und zu mal so Vater-Kind-Spiele gemacht, wie auf dem Rücken reiten oder sowas. Mm-hmm. Ne? Aber das war ganz selten. Gab es Gewalt? Nein. Nein. Na gut, es gab, er hat mir ab und zu hat er mir eine Ohrfeige mal gegeben. Gut, Das war in den Zeiten noch eher üblich. Das war in den Zeiten noch üblich. Und ja. Aber das hat aufgehört, sobald ich 15 oder 16 war. Danach gab es nur noch mündliche Auseinandersetzungen über meinen Lebensstil und wie ich mich verhalte und Studium nicht zu Ende bringe. Ja. Es gab viel immer wieder Kritik von Seiten deines Vaters zu dir. Ja. Ja. Wie hast du die Beerdigung? Ich gehe davon aus, dass du zur Beerdigung dann nach Berlin wieder geflogen bist. Wie hast du die? Nein. Nein. Da bin ich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Also ich konnte irgendwie nicht. Warum? Ich weiß es auch nicht. Meine Mutter war natürlich auch todtraurig drum, dass ich nicht gekommen bin, aber ich hab's innerlich nicht übers Herz gebracht. Ich weiß es nicht. Warum? Was heißt übers Herz bringen? Ja, übers Herz bringen. Dir ist es doch nicht zu Herzen gegangen, wie du es gerade erzählt hast. Mir ist nicht zu Herzen gegangen, aber ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Also weil du ihm nicht die letzte Ehre erweisen wolltest? Ja, wahrscheinlich. Oder ich wollte nicht die Leute sehen, die da am Grabe stehen und irgendwelche Sätze sagen, die ich nicht nachvollziehen kann oder so. Kann ich gut verstehen. Aber du hättest es eigentlich für deine Mutter tun müssen. Ja, das ist wahrscheinlich. Das hat sie mir eine gewisse Weile hat sie mir das vorgeworfen. Jetzt ist sie drüber weg, meine Mutter. Ne? Wie ist denn all die Jahre so früher auch dein Verhältnis zu deiner Mutter gewesen? Ja, meine Mutter war natürlich mehr für mich da als mein Vater. Ne? Also eine engere Bindung war das zu Mutter. Eine engere Bindung war zu meiner Mutter da. Und meine Mutter bespricht mit mir jetzt auch Sachen natürlich, die sie früher nicht besprochen hat mit mir, weil sie alles mit meinem Vater besprochen hat. Ne? Mhm. Finanzielle Dinge, was sie zu machen hat, wie sie mit Behörden jetzt verhandeln muss oder sowas. Bist du das einzige Kind? Ich habe noch einen Halbbruder. Ja. Und ansonsten. Vermisst du denn? Gibt es Momente, wo du deinen Vater vermisst? Also ich vermisse meinen Vater nur dann, wenn ich mich nicht zu einer Entscheidung durchringen kann. Mein Vater war sehr entscheidungsstark und wenn ich für mich persönlich irgendwelche Entscheidungen treffen will, dann denke ich mir, Mensch, mein Vater hätte das jetzt gewusst, was zu tun ist. Aber ansonsten so eher weniger. Vielleicht, eher weniger. Stefan, vielleicht ist es ja auch ganz banal. Trauern ist ja kein Automatismus. Man trauert ja eigentlich auch nur, was heißt eigentlich, man trauert nur Menschen, die einem etwas bedeutet haben oder wo in irgendeiner Weise eine Verbindung, eine tiefe Verbindung war. So wie du es jetzt gerade angedeutet hast. Das ganze Leben war ja relativ bindungslos zu dem Vater. Das war ja irgendwie so eine Person, die so in deinem Leben mitlief, aber mit der du eigentlich gar nicht viel zu tun hattest. Vielleicht. Ja, das ist schon so. Nur ich habe jetzt Befürchtung, dass ich gegenüber anderen Menschen auch nicht trauern kann. Das weiß ich nicht. Okay, das ist eine andere Frage. Aber lass mich noch kurz zu Ende führen, was ich zum Vater sagen wollte. Vielleicht so traurig, oder was heißt traurig? Wenn es so ist, ist es so. Sich das anhört. Vielleicht ist es dir schlichtweg egal, dass er tot ist. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist Das ist egal. Ein Tabu, das zu sagen. Das ist mir schon völlig klar. Das ist meine Familie, ne? Schon, aber ich meine, letztendlich wäre das sogar noch verständlich, wenn du sagst, ich habe nie eine Bindung zu diesem Mann gehabt. Gut, okay, es ist mein Vater, aber es war immer schwierig, oder wenn wir Weihnachten miteinander verbracht haben, war es schwierig. Deshalb empfinde ich es nichts. Das könnte sein. Es kann aber auch eine andere Ursache haben, wenn du sagst, hast du denn in deinem Umfeld, du bist auch schon 53, da hat man ja schon auch schon Menschen verloren. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass du nicht mitfühlen kannst, trauern kannst? Also bei meiner Oma, die ich sehr geliebt habe, habe ich auch nicht trauern können. Ach so. Also ich habe sie wirklich geliebt und meine Oma hat alles für mich gemacht. Ne? Und selbst wenn ich Stress mit meinem Vater und mit meiner Mutter hatte, bin ich früher mit 16, 17 zu meiner Oma geflüchtet und habe mich da ausgeweint. Und meine Oma hat mich immer in Schutz genommen. Und ich habe sie auch im Sterbebett gesehen und da habe ich auch nicht trauern können. Wer ist dir im Moment der wichtigste und liebste Mensch? Ja, mein bester Freund hier in Zürich, den ich habe. Der beste Freund. Und dann kommt meine Mutter. Dann kommt meine Mutter, weil meinen besten Freund sehe ich täglich, ne? Ja. Spielen wir mal eben nur mal so als Gedankenspiel. Der beste Freund würde sterben. Was würde das so in der Vorstellung in dir auslösen? Schwierige Sache, dann würde ich mir, weiß ich nicht, den Sinn des Lebens nochmal fragen oder. Also das würde dich schon erschüttern. Das würde dich erschüttern. Das würde dich berühren. Das würde mich berühren, ja. Mit der Oma macht mich stutzig, wenn du sagst, dass die Oma auch eine wichtige Person für dich war und dass du sie sehr gemocht hast. Ja, als sie gestorben war, war ich 12 oder 13. Ach so, okay, gut. Dann verschiebt sich das Ganze wieder. Als Kind ist das dann noch wieder was anderes. Nehme ich mal an, ne? Und seitdem meine Oma tot ist, hatte ich keinen anderen Todesfall. Ne? Bemerkst du denn so in deinem Leben, dass du auch nicht so mitfühlend bist, wenn du irgendwas Trauriges siehst oder mitbekommst? Ich muss also sagen, als ich mal in einem Unfall verwickelt war, habe ich auch nicht geweint oder war ich nicht schockiert. Da bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe geholfen, aber ich war jetzt nicht tief berührt darüber, was da um mich herum geschehen ist. Es gibt ja so Menschen, in so einer Mitte fließen im Leben, die nicht so schnell von irgendetwas berührt werden. Das kann eine gewisse Normalität haben, kann aber auch sein, dass es eine tiefer liegende Ursache hat, die man natürlich nicht in einem so kurzen Gespräch erörtern kann. Und die Frage ist, soll ich das so hinnehmen, wie es ist? Und soll ich einfach so weitermachen? Stefan, ich würde es davon abhängig machen, ob dich das belastet oder ob du sagst, naja, okay, eigentlich belastet mich das nicht so. Es macht mich nur stutzig. Ja. Belastet es dich? Das hat mich stutzig jetzt gemacht in dem Sinne, dass ich jetzt, weil Weihnachten wieder auf uns zukommt, gut, meine Mutter sind die Gespräche jetzt etwas tiefer schon als vorher, als wir zusammen waren, noch zu dritt, ne? Oder zu dreieinhalb, als mein Halbbruder dabei war. Davon her gehe ich davon aus, dass dieses Weihnachten etwas entspannter wird, ne? Auch so von den. Ich habe für mich den Eindruck, dass es dich nicht so großartig belastet. Aber wir ziehen mal noch eine andere Meinung hinzu, nämlich die Meinung von meiner Psychologin, der Magdalena. Und dann soll die das mal beurteilen, wie sie es sieht, ob sie glaubt, dass man da was machen sollte oder ob du einfach halt dann so lebst und das ist halt dann so in deinem Leben. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich nochmal zurück. Einverstanden? Okay. Sehr gut. Stefan, alles Gute wünsche ich dir. Schöne Weihnachten schon mal. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Petra. Petra ist 50. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Petra. Hallo. Ich wollte mal sagen, du hast echt einen schönen Nachnamen. Dankeschön. Ja, ich bin sehr zufrieden, ja. Okay, ich muss jetzt erstmal eine kleine Überleitung finden, ne? Ja. Ja, also ich rufe dich an, weil ich seit mehreren Jahren einen Partner habe. Und wir haben im Prinzip keinen Sex. Und ich habe jetzt in letzter Zeit festgestellt, dass mich das extrem belastet. Mhm. Seit wie vielen Jahren seid ihr denn schon zusammen? Das möchte ich, sechs Jahre. 6 Jahre. Ja. Und hattet ihr auch in den Anfangszeiten keinen Sex? Nein. Habt ihr überhaupt keinen Sex? Also nein, also so versuchsweise, aber es hat nie funktioniert. Das heißt, ihr habt in den 6 Jahren nicht einmal miteinander geschlafen? Doch, schon so ein bisschen, aber es ist nie zum richtigen Orgasmus oder sonst irgendwas gekommen, bei ihm vor allen Dingen nicht. Gibt es denn Zärtlichkeiten zwischen euch? So ganz normal im Alltäglichen auf jeden Fall. Also ganz viel Nähe, ganz viel in Arm nehmen, Hände halten und sowas, das ja. Und ich mag ihn wahnsinnig gerne, weil das ist, ich hatte vorher immer ziemlich chaotische Partnerschaften, da lief genau das andere super. Ja. Und jetzt ist das völlig anders, aber das ist auch ein völlig anderer Typ von Mann. Wenn es so ein paar Versuche gab, wie du es gerade beschrieben hast, und die sind dann nicht so richtig gelaufen, woran lag das, dass die nicht richtig gelaufen sind? Wenn ich das wüsste, wir haben echt viel drüber geredet. Na, hatte er plötzlich keine Erektion mehr zum Beispiel? Also ich habe so das Gefühl, er hat einfach überhaupt nicht den Antrieb. Also er hat keine richtige Lust. Aber zum Beispiel, dass er sich selbst... Das weißt du? Ja, das weiß ich. Hat er es dir erzählt? Ja, wir haben ja ganz viel drüber geredet. Das ist ein Riesenproblem. Ne? Na klar. Also wenn ihr schon so offen seid, hast du ihn gefragt, was er sich in Gedanken vorstellt, wenn er sich selbst befriedigt? Ja, das habe ich mir schon ab und zu erzählen lassen, durchaus. Und, ja. was ist das? Das sind schon Situationen, die auch viel mit Pornos zusammenhängen. Mhm. Also er schaut dann währenddessen auch Pornos? Zumindest hat das früher getan. Ob das jetzt noch macht, weiß ich nicht, weil das Thema ist im Moment so ein bisschen ausgereizt. Wenn es zu diesen wenigen Malen gekommen war, warst du dann die Initiatorin? Immer. Immer. Das heißt, also wenn du nichts machen würdest, würde gar nichts geschehen. Ja. Was sagt er denn, wenn ihr offen redet? Er muss ja irgendwie dir eine Richtung weisen. Ja, das habe ich immer gehofft und wir haben sehr, sehr viel geredet, aber er kann es mir einfach nicht sagen. Er versteht selber nicht. Er war beim Psychologen, er war beim Urologen, wir haben es sogar mit Viagra probiert. Frustriert inzwischen. Weißt du, dass ich das nicht glaube? Der Typ ist körperlich gesund. Ja, würde ich mal behaupten. Der holt sich fröhlich einen runter bei Pornos, um es mal salopp zu sagen. Ja. Der war beim Psychologen. Ja. Beim Urologen. Und er sagt zu dir, er weiß nicht, woran es liegt. Ja. Ich glaube ihm kein Wort. Echt nicht? Nee. Vielleicht traut er sich das nicht zu sagen. Vielleicht traut er sich diesen Satz einfach nicht zu sagen, der in einer Liebesbeziehung ein ganz schlimmer Satz ist. Nämlich, ich finde dich nicht scharf. Echt? Ja. Wer traut sich das zu sagen? Ja, das stimmt. Wer traut sich das zu sagen? Man hat ja auch Angst, den anderen zu verletzen. Ja, natürlich. Aber warum ist er dann mit mir zusammen, bitteschön? Wahrscheinlich, weil du eine tolle Frau bist und vielleicht die Sexualität ihm gar nicht so wichtig ist. Das kann ja auch sein. Das hört sich ja an, dass ihr euch gut versteht und dass du ihn auch sehr liebst. Ja, ja, super. Wir verstehen uns total gut. Wir haben den gleichen Humor. Super. Und der Alltag funktioniert auch gut. Super. Ja, klar. Es gibt wirklich Menschen, ich habe im Freundeskreis auch so ein paar, die haben auch fast nie Sex, aber das ist eine tolle Kombi, die beiden, und die haben sich damit arrangiert. Wenn sich beide damit arrangieren, ist es ja auch gut. Schwierig ist es nur, wenn einer etwas vermisst, und offensichtlich vermisst du etwas. Oh ja. Du vermisst etwas. Entschuldige, ich muss mal kurz das Ohr wechseln. Ja. Also ich vermisse es, ich fühle mich als Frau nicht mehr wohl. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich werde immer fetter. Mhm. Also ich kann ihn nicht verlassen, wirklich. Mhm. Habe ich schon versucht. Hast du ihm das denn gesagt, dass du so eine Sehnsucht danach hast? Ja, natürlich. Was schlägt er denn dann vor? Was sagt er? Gar nichts? Jetzt ist es wirklich eine Weile so, dass ich auch überhaupt keine Lust mehr habe, darüber zu reden. Weil wir haben es auch schon zerredet und 1000-mal drüber geredet. Wir haben schon 100-mal drüber geheult. Denn nochmal die Frage, was sagt er, wenn du sagst, ich habe so eine große Sehnsucht danach? Ja, dass er es ja auch gerne möchte, aber es geht eben nicht. Okay, soweit waren wir ja schon mal. Ja, mehr kommt nicht. Aber du möchtest ja gerne einen Schritt weiter gehen. Jetzt meine Frage. geht so weit, dass du in Gedanken schon am Fremdgehen bist? Ja. Ja, so weit. Ja. Das ich möchte mich als Frau mal wieder fühlen. Er hat aber nie zu dir gesagt, pass mal auf, liebe Petra, ich find es ganz toll mit dir. Ich gebe dir eine gewisse Freiheit, hol dir den Sex irgendwo anders. Das hat er nicht gesagt. Ich habe ihn darum gebeten. Du hast ihn sogar darum gebeten? Ja. Und was sagt er? Nein, das kann er nicht aushalten, wenn mich jemand anders anfassen würde. Na super, würde. Dann soll er dich anfassen. Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist finde ich heftig. Wenn er das dann, wenn er jetzt die Größe gezeigt hätte und hätte zu dir gesagt, gut, Petra, mach. Und wir gucken mal, wie es weiterläuft. Dann hätte ich Respekt gehabt vor ihm. Aber das ist jetzt wirklich sehr kleinkariert. Ich habe ihn drum gebeten. Das heißt, er sperrt dich jetzt ein? Ja, ich fühle mich auch so. Hast du denn schon irgendwas versucht, jemanden kennenzulernen? Ehrlich gesagt? Naja, jetzt müssen wir hier die Hosen runterlassen. Ja, natürlich. Hast du? Wie hast du es gemacht? Aber getan habe ich es noch nicht. Wo hast du gebaggert? Ja, kann man ja so machen. Eine Frau kann schon jemanden kennenlernen, das ist nicht das Problem. Also, nee, ich meine, hast du es so im Internet versucht oder draußen? Ja. Im ja. Internet? Ja. Und gab es schon Telefonate? Ja. Aber noch kein Treffen? Nein, ich habe Kopf eingezogen. Gab es Telefonsex? Nein. Nee. Also bist du schon weit gegangen? Weil da stehe ich nicht so drauf. Ja, okay. Also bist du schon weit gegangen? Ja. Mhm. Weil ich einfach mich total... Aber das hast du ihm nicht erzählt, ne? Nein. Nee. Mhm. Weil er hat mir im Prinzip auch gesagt, dass er mich verlässt, wenn das so ist. Das finde ich wirklich eine ganz schwierige Situation. Ich kann dich komplett verstehen. Ich bin auch ein bisschen fertig. Ja, ich finde auch, dass du ein Recht dazu hast, dir das zu suchen. Und er sperrt dich, bunkert dich von allen Seiten ein. Komplett. Mhm. So, jetzt ist, also ich finde, du hast das Recht, dir das zu holen. Ups. Jetzt ist aber die Frage, das ist jetzt die ganz große Frage. Wie offen gehst du damit um? Ja. Ich finde, wenn, dann musst du Klartext, damit du auch dir im Spiegel ins Gesicht gucken kannst. Ja, das ist eigentlich auch mein Ding. Also ja. Ich hätte das ungern so heimlich. Nein, das ist nichts. Da stehst du wieder blöd dahinter. Ja. Mach es und sag's ihm hinterher. Und dann sagst du, ich kann nicht anders. Wir haben 6 Jahre probiert. Du bist 6 Jahre mit der Situation zufrieden und bist tapfer durch 6 Jahre gegangen. Was will er denn noch mehr? Ich finde eigentlich auch, dass das ausreicht, oder? Das finde ich allerdings auch. Wir reden nicht über 6 Monate oder ein Jahr oder sowas, sondern über 6 Jahre. Und darf ich noch einen Satz sagen? Ich kann inzwischen Männer verstehen, wirklich, wenn die Frau immer keine Lust hat. Mhm. Ich habe vorher mal gesagt, Mann, die sollen sich nicht so anstellen. Mhm. Aber es ist echt hart. Mhm. Es ist echt hart. Und auch ein Mann fühlt sich dann nicht mehr als ein Mann. Ja, ja, klar. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch schon keine Lust mehr auf ihn. Mhm. Gar nicht. So weit ist es. Nee, ich mag schon nicht mehr. Mhm. Mir mhm. reicht es so, wie es ist. Ich finde das total schön, weil wir uns super verstehen. Mhm. Aber das andere, das ist eigentlich schon so, dass ich, wenn das jetzt nochmal irgendwie ist, im Moment seit ein paar, 2, 3, 4, 5, länger, ein halbes Jahr oder so gar nichts mehr gelaufen. Seitdem habe ich auch irgendwie gar keine Lust mehr, weil ich mache mich ja auch jedes Mal zum Affen. Mhm. Ja, ja? Man egal, was ich mache, ob ich Dessous anziehe oder sonst irgendwas mache. Ja, ja. Mich schön mache oder nicht. Du machst dich klein. Ja, ich fühle mich auch nicht gut. Weißt du, nehmen wir mal, wir spielen mal eben durch. Du bandelst jetzt irgendwo an und du hast ja eine Affäre und du sagst es ihm und dann gibt es einen großen Knall. Dann kannst du ihm sagen, ich schätze dich, ich liebe dich, ich finde dich, du bist ein toller Mann. Lass uns unsere Beziehung definieren als eine ganz große innige Freundschaft. Und lass uns zusammenbleiben. Ja. So, dann ist die Frage... Ich meine, ich kann mir doch vorstellen, wenn er selber sich doch befriedigt oder so, dass er doch auch was vermissen muss. Ja, und da glaube ich eben, dass er nicht ehrlich ist. Bist du ganz sicher, dass er sich nicht irgendwo draußen was holt? Ich war in meinem Leben wirklich, und ich habe nicht nur einen Mann in meinem Leben gehabt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher. Und du bist dir auch hundertprozentig sicher, dass er heterosexuell ist? Das war auch schon mal eine Idee. Mhm. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe ihn auch gefragt. Mhm. Aber er meint... Streitet er ab. Muss man alles durchdenken. Alle Varianten sind möglich. Glaub mir, ich habe schon so viel durchdacht. Durchredet, Nächte durchredet. Ich habe mich getrennt. Es ist... Also ich finde grünes Licht zum Fremdgehen. Das hätte ich dir jetzt überhaupt nicht zugetraut. Doch, in dem Fall ja. Und hinterher mit offenen Karten spielen. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich habe natürlich Angst, dass er mich dann verlässt. Gut. Und das würde mir total viel ausmachen, weil ich ihn halt total gerne habe. Gut, das musst du abwägen. Ja, das stimmt. Aber so wie ich dich gerade kennengelernt habe, bist du so radadoll, jetzt mal was anderes zu erleben. Ja, ein bisschen. Und man wird auch nicht jünger. Eben. So. Und nicht schöner. Ja, genau, und nicht schöner. Also muss man die Kuh melken, solange die Kuh Milch gibt. Ja, ne? Ja. Ja, und ich hatte eigentlich auch keine Lust, jetzt bis 75 überhaupt keinen Sex mehr zu haben. So, also ran an die Buletten, Petra. Meinst du? Ja, meine ich. Oh, ich bin echt fertig. Ach, du Armes. Wirklich, das macht mich richtig alle. Ja. Aber ich gebe dir jetzt nicht meine Psychologin, das ist jetzt gar nicht nötig. Nee, das musst du jetzt. Schon okay. Lass es mal alles sacken und dann musst du entscheiden. Ja. Okay? Okay. Viel Glück. Ich danke dir. Alles Liebe. Achso, darf ich noch kurz was fragen? Wäre es eventuell möglich, falls jemand von Frauen irgendwelche Erfahrungen hat oder da irgendeine Lösung hat, könntet ihr mir da vielleicht... Ja, Peter, nur was sollen die Frauen dir für eine Lösung? Ja, vielleicht haben die noch irgendwelche Ideen oder so. Na gut, wenn es ganz schräge Sachen gibt, reichen wir gerne weiter an dich. Schräge aber nur. Bitte, super. Bitte mailen an domian@wdr.de. Na klar, machen wir. Versprochen. Okay. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Nee, du legst einfach auf und genießt die Nacht. Okay, weil ich war jetzt ganz irritiert, dass man dann, kann ich jetzt am Telefon weiterhören oder muss ich jetzt den Fernseher anmachen? Nee, jetzt legst du ganz normal den Hörer auf und machst den Fernseher wieder an. Ja, entschuldige, ich habe das noch nie gemacht. Nein, es ist völlig in Ordnung. Okay, dann danke ich dir. Ne? Sehr gerne, Peter, alles Gute, tschüss. Schöne Nacht noch. Danke, tschüss. So, ihr Lieben. Hier ist Jürgen, ja, Jürgen. Jürgen ist, ja, 52, guten Morgen. Jürgen, ja, fast 52. Fast 52? Ja, wann hast du den Geburtstag? Einen Tag vor Weihnachten, deswegen mag ich auch Weihnachten nicht so. Ach, guck mal, ich habe am 21. Dezember Geburtstag, auch kurz vor Weihnachten, und fand das als Kind immer toll, weil es eine Feier nach der anderen gab. Naja, ich fand es nicht so toll. Ach. Na gut, aber wir sind ja dann schon mal Namensvetter und dann zwei Steinböcke. Nein, ich bin der letzte Schütze. Ach so. Der 21. Dezember ist der letzte Schütze. Ach so. Ja, ich bin Steinbock, das merkt man das auch. Weiß ich, ja. Das höre ich nicht, aber das weiß ich, weil wenn du sagst, einen Tag vor Weihnachten. Ja. So, wir wollen aber nicht über Sterne reden und über Weihnachten, sondern über... Adoptivkinder, ehemalige DDR und Westen, wo ich einen Hass drauf habe. Oh. Ja. Du bist ein... Erzähl einfach mal. Du bist ein Adoptivkind aus der DDR, oder? Ja, ich bin ein Adoptivkind aus der DDR. Mein erster Bruder wurde geboren im Westen, in Hanau. Mhm. Der leibliche Vater ist kurz nach der Geburt in die DDR gegangen, aus beruflichen Gründen. Und die Mutter, meine Mutter, ist dann mit mir schwanger gefolgt. Mhm. Und ich kam dann dort auf die Welt. Ja. Und wurde aber dann... Jetzt hätte ich bald gesagt, zwangsversteigert, zwangsadoptiert. Warum wollte deine Mutter dich nicht? Sie hätte mich gewollt. Aber? Ich habe insgesamt 7 Geschwister. Mhm. Und zu den DDR-Zeiten war das halt eben so, wenn da irgendwas in der Geschichte halt nicht passte, sei es, dass sich vielleicht ein Elternteil oder von der Verwandtschaft jemand aufgelehnt hat. Ach so. Ja, und ich wurde der Familie entrissen, weil im Westen war ein großer... Ja, wie soll ich sagen? Eine große Nachfrage, kinderlose Ehepaare. Ach so, das heißt, die haben irgendwas Kritisches gesagt in der DDR, dann deshalb hat man deine Mutter dich weggenommen und in den Westen verkauft. Ja. Das ist ja krass. Nö, das ist nicht krass, das ist allgemein bekannt. Es gibt ja auch die Sendungen hier von der Leikitsch, oder wie heißt das, Vermisst. Und das sind ja viele DDR-Kinder, also die jetzt im Westen leben, aber aus der DDR kommen, die Eltern suchen. Und was auch belegbar ist, auch wie bei mir, also in meiner Geburtsurkunde steht drin, Einzelkind, keine Geschwister, Eltern verschollen, nicht bekannt. Also, dann haben die DDR-Behörden, haben dich, wie alt warst du da? Ich bin mit 3 Jahren dann hier im Westen. 3 Jahre in Westen verscherbelt. Ja, also dann gab es hier Kinderheime, das waren so, ich sag mal, wie so ein Kaufhaus, da kamen die Kinder hin. Wie viel Geld musste der Westen denn für also dich mir zahlen? Mir wurde damals durch meine leibliche Oma, die mich gefunden hat, die ist leider verstorben, und die hat mir nur gesagt, weil sie auch, ich glaube, nicht in der Politik, aber auch ein höheres Amt hatte, und die hat dann geforscht und gemacht, und die sagt, also für mich wurden 30.000 Mark hinterlegt. Das hat, haben die westdeutschen Behörden bezahlt? Ja. Wo bist du denn erstmal in Heim gekommen und dann, wo ging es dann weiterhin? Ja gut, und dann wurde geguckt in einem Heim, da waren dann halt Leute, die, also man musste vermögend sein, also es musste sichergestellt werden, dass die Kinder einen finanziellen Background haben. Mhm. Ja, und dann wurden wir, wie oft in dem Kinderheim, mussten wir in Reihen Glied stehen und dann kamen Eltern, wir haben geguckt und haben gesagt, das nehme ich mal oder das oder das war wie in einem Kaufhaus. Verstehe, wer hat dich genommen? Meine Adoptiveltern. Das ist mir schon klar, was waren das für Leute? Unternehmer. Haben die dich dann gut behandelt? Mir tut das leid, meine Adoptivmutter konnte keine Kinder bekommen. Mhm. Und die kommen aus dem Ländlichen, hatten ein großes Unternehmen, also sie, mit ihren Eltern und Geschwistern. Mein Vater war im Ausland tätig. Mhm. Ja, und da musste halt ein Erbfolger oder irgendwas da sein. Gut, aber die Frage war, haben die dich gut behandelt? Hattest du ein gutes Leben da? Nee. Nee? Nein. Warum nicht? Was ist geschehen? Man war halt eben da als Kind, man musste hören, man musste gehorchen. Mhm. Man kriegte sehr oft gesagt, denk dran, wenn wir dich nicht genommen oder geholt hätten, ging es dir viel schlechter. Ach so, du solltest dankbar sein. Ja. Na super. Ja. Das heißt, man hat dich von Anfang an eingeweiht, dass du nicht ihr eigenes Kind bist. Ja. Ja, gut, das wusste ich ja. Ich meine, den Verstand hatte ich schon mit 3 da raus, aus dem Osten in den Westen. Mhm. Und mit 6 Jahren sollte die Adoption eigentlich durch sein. In Wirklichkeit war es dann erst mit dem 10. Lebensjahr, weil es da viele Unstimmigkeiten gab, was ich heute weiß, dass die Papiere gefälscht wurden, dass die Eltern doch lebten, meine leibliche Mutter mich gesucht hatte. Aber die hatte ich in der DDR gesucht. Ja, und dann auch über das Amt und sie konnte mich nicht finden, weil auch der Name abgeändert wurde. Du bist dann bei diesen Adoptiveltern groß geworden bis... Ja, bis heute. Also die leben noch nebenan im Haus. Ich muss mich noch kümmern, die sind jetzt alt und gebrechlich. Ich hoffe, du hast eine gute Erbschaft gemacht? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe ja noch einen Adoptivbruder, der hat schon einiges und ich bin, sag immer mal, der Depp vom Dienst. Aber ist ja nicht schlimm. Wann hast du... Oder hast du dann irgendwann angefangen, deine leibliche Mutter zu suchen? Ich habe meine Eltern irgendwann, ich meine, mir war das bewusst mit dem Kinderheim. Ich war ja 6 Jahre alt, als ich adoptiert wurde. Und da habe ich nur gefragt, wie ist das eigentlich? Da wurden mir die Unterlagen hingelegt. Mhm. Aber wurde auch gleich gesagt, du brauchst gar nicht zu suchen, du hast keine Geschwister und deine Eltern sind verschollen. Gut, aber die Zeiten haben sich dann irgendwann geändert und da bist du sicher aktiv geworden. Nee, ich habe dann gar nicht weitergesucht, nur ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kriegte ich, und das war dann auch ein Zeitpunkt, wo dann der Haussegen schief stand, ich habe dann mein Coming Out und ich war ja auch in der Firma tätig. Also ich habe dann viel gemacht, weil es hieß immer, kommt das Adoptivkind, auch in der Familie hieß immer, naja, da ist jetzt hier nicht Fleisch und Blut und. Und gut, früher wollte ich nicht und dann habe ich halt gesagt, so, du lernst jetzt Berufe, ich durfte die nicht lernen, die ich wollte. Mhm. Moment, Coming Out als Schwuler oder was? Das hatte ich ja dann später als Schwuler. Und dann habe ich habe dann im Vorfeld nur gelernt, ich habe dann Maschinenschlosser gelernt mit Abschluss großen Außenhandel, Finanzbuchhaltung, okay. Um jedem zu zeigen, ich kann auch was. So, jetzt aber nochmal, wann hast du wirklich dann deine leiblichen Eltern kennengelernt? Hast gar du die, nicht. Gar nicht, bis heute nicht? Nein. Und leben ich denn dann die? Durch die Großmutter erfahren und kriegte dann die richtigen Unterlagen, dass meine Mutter mich gesucht hat, die ist 1972 verstorben. Ach so. An Krebs. Ach so. Und dann hatte ich das Glück, Kontakt aufzunehmen zu meinem Vater. Den hätte ich auch kennenlernen können und dürfen, aber seine zweite Frau, mit der er dann auch noch 4 Kinder hatte, die haben mir das strengstens untersagt und der ist dann halt leider letztes Jahr im Dezember verstorben mit 74. Das ist sehr schlimm und sehr traurig. Das heißt, deine wirklichen Wurzeln hast du nie kennengelernt. Ja. An dem ganzen Unglück ist der Staat DDR schuld. So kann man sagen, ne? Ja. Weil dieser Staat... Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist für mich so ein wie so ein Rachefeldzug, dass ich mich gegen die Gesellschaft stelle und jetzt nicht all das mache, was denen vielleicht nicht passt, aber halt eben massiver, dass ich wirklich rausgegangen bin, so, ich bin schwul, das hat vielen nicht gepasst. Mhm. Ich war im Beruf besser, ich bin nachher aus der Firma raus. Da kriegte ich dann nur von meiner Mutter gesagt, hätten wir, weil ich habe noch einen Adoptivbruder, aber der hat auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinen Adoptiveltern. Und die sagte damals dann zu mir, ich war für sie immer da, sie war schwer krank, ich habe das Unternehmen geleitet mit 50 Leuten, habe also alles gemanagt und keine Freizeit gehabt, gar nichts. Mhm. konnte auch meinem Schwulsein überhaupt nicht nachgehen, was ich gerne gemacht hätte. Aber ich war so mit Arbeit überhäuft und Mutter kümmern und. Mhm. Und da kriegte ich beim Coming-out von ihr gesagt, hätte ich einen dritten Sohn haben wollen, hätte ich mir den im Kaufhaus aussuchen können. Du kümmerst dich heute noch um diese Adoptiveltern? Ja. Ja. Sind die sehr krank? Ja, die hatte mehrere Schlaganfälle. Die Mutter? Ja. Und der Vater lebt auch noch? Der lebt noch und der hatte Magen-Darm-Krebs, Hautkrebs. Also schwerkranke alte Leute. Kümmerst, wie ist das, wenn du so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu diesen Leuten hast, eigentlich ein schlechtes Verhältnis? Wie ist das dann, wenn man sich um die kümmert? Das ist für mich, ich kann jetzt auf die herabgucken, weil die sind jetzt auf mich angewiesen. Die sind abhängig von dir? Ja. Sagen, sind die denn? Ich zeige auch die Kälte. Vorher war noch eine gewisse Liebe da und die ist heute nicht da. Also ich bin sowieso von denen als Kind nie in den Arm genommen worden, gedrückt worden oder irgendwas. Also ist es so eine späte Genugtuung, dass sie jetzt von dir abhängig sind? Ja. Es gab nicht den Moment, wo du gedacht hast, komm, ich mache jetzt hier einen Schnitt und will mit denen überhaupt nichts mehr zu tun haben? Hätte ich gerne gemacht, aber da springe ich nicht über meinen Schatten. Also das mache ich nicht. Also eine gewisse Verantwortung ist dann auch schon da. Das ist eben Feingefühl. Ich habe gesagt, ich will nicht in dieselben Schuhe treten, steigen, wie ihr das gemacht habt. Was machst du denn heute beruflich? Ich bin leider berentet. Du bist berentet. Ich hatte einen schweren Unfall und die Wirbelsäule kaputt. Hast du einen Freund, einen Mann? Leider nicht mehr. Den ersten, den ich hatte, das war die ganz große Liebe, durch den ich dann auch viel nebenher so kennengelernt habe. Der hatte Hotels gehabt, Callboy, einen Callboy-Ring in Köln. Mhm. Das hatte mir Spaß gemacht. Ja, das hat dir Spaß gemacht. Wie hast du als Callboy gearbeitet? Ich habe mal ausgeholfen. Ehrlich? Das hast du gemacht? Und das hat mich, das würde ich ja heute noch, also wenn er heute noch leben würde, würde ich das heute noch machen. Weil ich sage, ich habe nie Liebe erfahren. Und wenn ich zu vielen sage, ihr geht so schlecht miteinander um, viele sagen auch zu mir, du bist so kalt. Da habe ich gesagt, ich habe immer gesagt, ich bin als Kind weggeworfen, verkauft worden. Mhm. Ich habe nie Liebe bekommen. Ein Kind braucht das von der leiblichen Mutter oder von der Adoptivmutter oder von der Familie. Aber wie komisch, wenn du als männliche Prostituierte quasi arbeitest, kriegst du nur auch alles, aber nie Liebe. Nein, und das ist aber das, was ich geben konnte, das war, andere zu erniedrigen. Ach, so funktionierte das. Ja, das war also die Kälte, die ich hatte. Mhm. Das hat anderen gefallen, dass ich dann halt eben dominant war. Und verstehe. Ja. Hat sich nicht angeekelt mit irgendwelchen fremden Männern? Ich bin mit denen ja nicht ins Bett gegangen. Achso, du warst nur der Dominante und hast den Befehle gegeben. Ja, ja. Also verstehe. Ja. Aber aus der Nummer bist du nur raus und... Ja. Aber ich habe auch danach nie mehr eine richtige Beziehung führen können. Mhm. Also sind immer daran gescheitert, weil ich das nicht haben kann, dass mich jemand in den Arm nimmt. Oder man sagt ja auch so schön, ich würde mich gar mal fallen lassen. Mhm. Also ich muss die Oberhand haben, ich kann keinem vertrauen. Ich bin als Kind, als Jugendlicher belogen und betrogen worden, auch durch die Sache DDR, wo ich auch, denke mal, durch Fernsehsendungen, viele, die mich jetzt vielleicht auch hören, wo eigentlich die Regierung hergehen müsste und müsste sagen, wir müssen mal die alten Stasi-Akten rausholen. Es ist bekannt, welche Kinder wurden zwangsadoptiert. Mhm. Es gab Mütter, da hieß es, ihr Kind ist verstorben oder... Da ist sicher noch viel aufzuholen. Ja, da müsste eigentlich, das ist ja bekannt, welche Kinder weggegeben wurde. Und das weiß ja auch die, hat ja damals die Frau Honecker alles gemacht. Ja, und die sitzt jetzt mit der Rente, die sie von unserem Staat bekommt, bräsig und fett in Chile. Jürgen, wir können natürlich in dieser Sendung nur so ein Spotlicht auf so ein Leben werfen. Das hast du aber, haben wir jetzt aber, glaube ich, sehr gut gemacht. Du hast das sehr komprimiert und sehr einprägsam geschildert. Dafür danke ich dir. Ich glaube, das war auch dein Anliegen, einfach mal so eine Geschichte zu erzählen, was es für eine Biografie gibt und wie verschlungen das ist. Dass viele, die vielleicht noch suchen, wer sind meine Eltern, die müssen wirklich nach rechts und links suchen und müssen alles ausschöpfen, was nur geht. Ja. Und auch selbst wenn steht, ich habe keine Geschwister, da sind welche da. Ja, das ist ein guter Tipp. Ich danke dir, dass du das Vertrauen hattest. Dass ich mit dir mal reden durfte. Ich bewundere dich. Tolle Sendung. Dankeschön, Jürgen. Du hättest eigentlich auch den Bambi verdient. Dankeschön. Ja. Lieber Jürgen, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und bleib standhaft und viel Gutes für dein Leben. Das denke ich. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.39 Uhr. Ich möchte euch gerne unser Thema vorstellen für nächste Woche. Nächste Woche beschäftigt sich die ARD mit dem Thema Toleranz. Und natürlich, wir gehören ja auch zur ARD, machen wir das auch. Und in Anlehnung an das Thema Toleranz haben wir es ein bisschen umgedreht. Und unser Thema nächste Woche heißt, das kann ich nicht akzeptieren. Also wir wollen über das Gegenteil von Toleranz sprechen, also von Intoleranz. Und gerne möchte ich nächste Woche mit Leuten reden, denen Menschen gegen den Strich gehen, die anders leben als sie selbst. Also weil die anderen vielleicht eine andere Religion haben. Findet ihr andere Leute unangenehm oder lehnt ihr andere Leute ab, die eine andere Religion haben? Da möchte ich gerne mit Leuten reden, die es aufregt, wenn andere Menschen eine andere Sexualität leben oder vielleicht einen ganz extremen Lebensstil haben. Ist das bei euch vielleicht so, dass euch das nervt und dass ihr das nicht akzeptiert, wenn jemand als Punker rumläuft mit roten Haaren oder irgendwie als Transsexueller oder was weiß ich? Oder welche politischen Meinungen könnt ihr nicht akzeptieren? Vielleicht Menschen, die politisch eben ganz anders ticken. Also, das kann ich nicht akzeptieren. Klare Frage an euch, mein Publikum, was könnt ihr nicht akzeptieren? Wo ist bei euch die Grenze, wo ihr sagt, nee, hier ist Schluss mit Toleranz, habe ich keinen Bock drauf. Gerne rede ich mit euch darüber. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de per Mail oder nächste Woche Mittwoch vor der Sendung anrufen, ab 0 Uhr oder während der Sendung. Unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann jetzt sehr gut akzeptieren und freue mich auf den Marco. Und der ist 30. Hallo Marco. Hi Domian, grüß dich. Na? Hallo Marco. Um was geht's bei dir? Ich nenne es Lochfetisch. Lochfetisch? Lochfetisch, ja. Also ich stecke mein Ding gerne in Löcher rein. Egal, ob das jetzt, also egal, was das für großartige Löcher sind. Also jetzt alles außer menschliche Löcher. Aha. Also, jetzt wird's interessant. Alles außer, also nichts Menschliches. Nee, also, aber jetzt auch nicht tierisch oder so, ne? Also jetzt, wie gesagt, sage ich jetzt mal, das Extremste, was ich bis jetzt gemacht habe, dass ich, wie gesagt, nachts oder ja abends oder sobald auf jeden Fall keine Kinder mehr draußen sind, dass ich mal auf dem Spielplatz um eine Ecke bei mir gehe und mir dann im Sand halt eine Frau fertig form, sage ich jetzt mal. Und ja, und an der vergehe ich mich dann halt. Also du formst ja eine Frau aus Sand. Ja. Stelle ich mir nicht gerade so prickelnd vor, meinen Pimmel in einen Sandhaufen zu stecken. Ja, ich bin quasi ein Sandficker, das stimmt, ja. Was? Ich bin quasi ein Sandficker, so kann man das auch nennen, ja. Was? Also, Löcher, also jeglicher Art, ja. Also, ich habe auch schon mit dem Gedanken mal gespielt, aber weiß nicht, mich hinter ein Auto zu knien und meinen Schwanz im Auspuff zu stecken. Hat es alles schon gegeben. Warum hast du es noch nicht gemacht? Ja, weiß ich nicht. Also, weil irgendwie fehlt mir das, weil das ist ja halt keine Standardgröße vom Auspuff. Okay, wenn du so einen Fetisch hast, sind das jetzt noch nicht so sehr viele Beispiele. Du hast mir die Sandnummer erzählt, Auspuff hast du noch nicht, könnte vielleicht passieren. Was machst du denn noch? Was hast du denn noch gemacht? Wo hast du ihn denn eingeführt? Ja, Löcher in eine Wand. In welche Wand? Ja, in eine normale, ganz normale Wohnungswand. Also wenn ich da war, ich am Renovieren gewesen halt, ja, und dann... Wieder ein größeres Loch gewesen, und bevor ich dazu gegipst habe und verspachtelt und verputzt habe, habe ich bis zur Mittagspause gewartet auf Arbeit und dann habe ich da halt mein Geschäft erledigt. Was machst du vom Beruf? Ich bin Trockenbauer. Ach so. Ja, eigentlich mehr oder weniger ein bisschen an, ne? Aber. Und die Kollegen haben dich noch nicht dabei erwischt? Nee, meine Kollegin, meine Mutter hat mich früher erwischt, also so in der Anfangszeit, wo das alles gewesen ist. Wo hast du es da zu Hause gemacht? Zu Hause, ja, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und da war ich in meinem Zimmer am Renovieren gewesen, ja, und da hatte ich halt ein größeres Loch in der Wand, ja, und ja, da war die Anfangszeit gewesen, das Zimmer auch nicht großartig abgeschlossen, weil ich war wirklich so... Wie alt warst du da? Urteil quasi gewesen, ja, und dann stand meine Mutter auf einmal im Zimmer, wo ich da... Wie alt warst du da? 25. Ach so, na gut, so jung auch nicht mehr. Aber, nee, aber auch da frage ich mich jetzt wieder, es ist eine Steinwand gewesen. Eine normale Wohnwand. Du machst ein Loch in die Wohnwand. Das ist hart, das ist steinig, da kann man sich verletzen. Was ist da so toll dran, wenn man da seinen Penis reinsteckt? Ja, ich finde das einfach geil, wenn das halt nicht so flutschig und rutschig ist, wie halt bei einer Frau, sage ich jetzt mal, sondern... Okay, hast du dich denn schon mal verletzt bei solchen Aktionen? Bitte? Hast du dich schon mal verletzt bei solchen Aktionen? Ja, ich hab mir mein Vorhautbändchen schon gerissen gehabt. Aber ist mir gerissen. Läuft deine Sexualität denn nur über diese Sachen ab? Ja, ich hatte bis jetzt ein einziges Mal, habe ich halt mit einer Frau geschlafen. Ein einziges Mal erst? Ja. Das heißt, du hast auch jetzt keine Freundin zur Zeit? Nee. Es sei denn, nennst meine Wand eine Freundin halt, ne? Aber so, ne? Ja, meine Freundin die Wand. Hm. Ja. Verstehe. Auch noch nie verliebt gewesen, mal? Öfters, ja. Ich traue mich halt, die Frau nicht anzusprechen, ja, weil, weiß nicht, wenn ich einer Frau gegenüberstehe wie so ein kleines Kind oder wie so ein Erstklässler, der vor versammelter Mannschaft halt was vorlesen muss. Weiß nicht, das ist. Ja. Ist denn nicht die Neugier, ist denn nicht zumindest die Neugierde da, mal es mit einer leibhaftigen Frau auszuprobieren und nicht mit einer Wand? Ja, natürlich, klar, die Neugierde besteht auf jeden Fall. Ich meine, wo ich damals mit einer Frau mal wirklich geschlafen hatte, das war ja auch geil. Mhm. Aber wir weiß nicht, die. Also einmal hast du es gemacht. Ja. Aber war dann halt auch noch eine gräubliche Frau gewesen. Also, da wundert es mich, dass du das, wenn dir das gefallen hat, dass du das nicht weiter gesucht hast. Ja, aber ich kann ja nicht nur mein Geld im Puff ausgeben. Ja, natürlich nicht. Es gibt ja auch. Auf Dauer zu teuer. Ja, ja, ist schon klar. Ich habe einfach nicht die richtigen Eier in der Hose, die Frauen anzusprechen halt. Ne? Wie kommt denn das? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin in der Hinsicht, ich weiß nicht. Also so schüchtern wirkst du gar nicht. Ja, schüchtern. Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht, Frauen anzusprechen. Müsstest du trainieren, sonst geht diese ganze Welt an dir vorbei. Ich meine, das ist ja keine Perspektive, immer in die Wand. Nicht, aber ich meine, auf meine Kosten komme ich ja auch. Ne? Ich meine, kommen tue ich ja auch, wenn ich da im Sand oder in der Wand irgendwie... Aber ich meine, klar, mit einer echten Frau, sage ich jetzt mal... Könnte es vielleicht noch ein bisschen schöner werden. Jetzt bist du so lange solo schon. So lange, eigentlich immer. So gesehen, meine ganzen elenden 30 Jahre so gesehen, ja. Ja, genau. Was ist denn die häufigste Öffnung, die du penetrierst? Ja, dann ist auf jeden Fall wieder im Sandkasten halt, ne? Also du kannst ja nicht jeden Abend in den Sandkasten gehen. Ja, doch. Na gut, jetzt, wenn dann halt draußen am Regen oder kälter wird, dann kann ich das auch nicht mehr machen, dann muss ich mir, weiß nicht, dann versuche ich andere Löcher irgendwie, weiß nicht, mache ich mir ein Loch in der Matratze oder ich habe keine Ahnung, aber ja. Ja, weiß nicht, ich kriege halt einfach nicht auf die Kette, wirklich Frauen anzusprechen. Wie hast du das eigentlich bei dir entdeckt, dass du darauf stehst? Ja, ich habe es mal ausprobiert, weil, wie gesagt, also, ne, ich meine, das Verlangen, mal richtig zu ficken, habe ich natürlich, sonst würde ich mir Sorgen machen, aber irgendwie, dadurch, dass ich das nicht schaffe. Nee, man muss das so als Jugendlicher irgendwann mal zum ersten Mal so auf die Idee kommen. Wie alt warst du und was hast du da zum ersten Mal gemacht? Ja, ich war 24, 25, so ja, gut. Drin. Da warst du ja schon älter. Also früher hast du es nicht gemacht. Ich mache das jetzt auch seit 5, 6 Jahren. Hm. Und ja, das kam einfach so, da war ich auf der Arbeit gewesen. Okay, das haben wir schon gehört mit der Wand. Eine komplette Wand vernebelt mit Regipsplatten. Und in der Frühstückspause, die Kollegen sind da irgendwie, haben sie Frühstück geholt. Ja, ich war dann mal in der Woche, weil ich die Dings noch verspasteln musste. Die Übergänge und dann. Ich stelle mir gerade. Versuchst du das mal, weil. Ja. Ich stelle mir gerade das Bild vor, wenn du gerade zugange bist und die Kollegen dann reinkämen. Das wäre ein Gaudi. Ein eine Gaudi ist ja kein Auto. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mir die Kugel geben oder sonst was. Oder auswandern auf jeden Fall, weil ich meine, das war ja schon extrem, meine Mutter nicht in die Stadt, ja. Pass auf, Marco. Ich finde, ja? Ich finde, da läuft was schief bei dir. Aber gewaltig, weil perspektivisch solltest du eine Frau finden. Das ist für dich und dein Leben gut. Ja, das ist gut. Ne? So, da ist aber eine Blockade, irgendeine Hemmung ist da. Und die muss man versuchen aufzubrechen. Wie man das macht, das wird dir jetzt meine Psychologin am besten erklären oder wo du hingehen könntest bei jemandem, der dir da ein bisschen bei helfen kann. Ja. Okay, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, könnte ich den auch ein Autogramm von dir bekommen? Sehr gerne, bitte. Sagst du meiner Psychologin deine Anschrift. Mach ich, okay. Gut, Marco, viel Glück. Also, bleibe ich jetzt dran? Nee, du legst auf und wartest, bis wir zurückrufen. Alles gut, wie lange dauert das ungefähr? 10 Minuten. Ja, alles klar, okay, also, danke. Okay, tschüss Marco, ciao. Ciao. Das gibt es übrigens auch in der Schulenszene, sowas. Das habe ich einmal gesehen, hat mich sehr befremdet, um nicht zu sagen, sehr belustigt. In einer Bar, da geht man so durch so einen Gang und in dem Gang waren so auf Hüfthöhe so kleine Schlitze gemacht. Und man geht ganz entspannt durch diesen Gang und was ragt aus diesen Schlitzen heraus? Ihr könnt es euch denken. Und demjenigen, der dahinter steht, hinter der Wand, der hat einen Spaß, der sieht aber nicht, wer durch den Gang geht und wer was mit seinem da alles anstellt. Also so ganz ungewöhnlich ist das nicht, was Marco da gerade erzählt hat. So, jetzt werden wir seriös, glaube ich, ich weiß es nicht. Hier ist Volker. Volker ist 58. Guten Morgen, Volker. Schönen guten Morgen, Domian. So, guten Morgen, Volker. Um was geht's? Jetzt habe ich dich am Abtelefon. Ja, um was geht's denn bei dir, Volker? Warum hast du angerufen? Es dreht sich um meine Mutti. Die Mutti? Genau. Wie alt ist denn die Mutti? 94. Oh, stolzes Alter. Sehr stolzes Alter, genau, sehr richtig. Ist die Mutti denn noch fit? Ja, sicher. Die hat vor einem Jahr, da kamen wir von Lanzarote aus dem Urlaub zurück und eine Woche später an ihrem Geburtstag hat sie einen Schlaganfall gekriegt. Mhm. Und seitdem ist sie natürlich dann bettlägerig. Die hat die rechte Seite gelähmt. Mhm. Und seitdem liegt natürlich flach. Mhm. Und im Kopf ist sie natürlich noch echt fit, muss ich also echt sagen. Mhm. Also für die alte Dame eine schlimme Situation. Genau, sehr richtig. Sie kann gar nicht aufstehen mehr? Nee, nichts mehr. Sie muss rundherum gepflegt werden? Genau, und das mache ich. Und das machst du? Ja, und morgens kommt zwar ein Pflegedienst, um die zu waschen und alles Mögliche. Mhm. Aber ich koche für sie und ich mache alles. Also das läuft alles prima, wunderbar. Ihr wohnt auch zusammen in einer Wohnung, einem Haus? In einem Haus. In einem Haus. Klaro. Mhm, ja. Und jetzt, weswegen ich jetzt angerufen habe, wie kann man merken, dass sie ein bisschen Demenz wird? Es ist nämlich, es fällt mir jetzt langsam auf, sie hat mir jetzt erzählt, es wären jetzt am 11.11. waren fünf Damen hier drinnen. Mhm. Ich war zwar auch im Haus. Ja. Und dann sagte, das ist die alte Putzfrau gewesen. Die hätten noch einen Schlüssel und alles Mögliche. Die haben sie überfallen und alles Mögliche. Da muss sie, das kann nicht sein. Mhm. Das ist überhaupt nicht wahr. Hier war keiner drinnen. Die können hier nicht rein. Doch, die hat einen Schlüssel, die hat den Schlüssel nachgemacht und alles Mögliche. Mhm. Die überfällt mich mit Sachen. Also ich. Es kann natürlich sein, dass das schon jetzt ein Zeichen, wahrscheinlich ist das so, dass eine gewisse Demenz eintritt. Ist sie denn zu dir auch, das ist ja manchmal bei demenzkranken Menschen auch irgendwie. Ja, die wird manchmal, die hat mir schon ein paar Sachen am Kopf, jetzt knallt alles Mögliche. Ach so. Achso. Das muss ich also auch sagen dabei. Also, da ist schon ein bisschen Aggression bei ihr auch da. Ja, ja, klar. Mhm. Ich mach zwar alles für sie, und aber die ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wie oft kommt das denn vor, dass sie was durcheinander bringt oder dass sie aggressiv wird? Ja, das ist meistens abends. Mhm. Und dann fängt sie an zu weinen, mhm. und aber lautstark. Mhm. dann schreibt sie manchmal das Haus zusammen, aber ich darf ja abends gar nicht mehr weggehen. Mhm. Weil sie Angst hat, dass hier irgendwelche Leute einbrechen. Mhm. Aber hier im Haus kann keiner einbrechen. Wir haben hier also Holzrollläden und die sind alle elektrisch. Mhm. Die kriegst du also als Einbrecher auch noch nicht hochgeschoben. Also alles sicher? Alles sicher. Das ist wie Fort Knox ungefähr. Bist du denn eigentlich das einzige Kind? Ja, klar. Ja, und der Papa ist schon lange tot? Der Papa ist vor 10 Jahren gestorben. Ja. Bist du noch berufstätig? Nee. Ich leg die Mama ja jetzt seit vorher, ja. Das ist so deine ganze Hauptaufgabe im Moment. Das ist meine ganze Hauptaufgabe. Volker, erstmal möchte ich dir ein Kompliment machen. Das finde ich sehr toll, dass du dich um deine so alte und jetzt kranke Mutter kümmerst. Das finde ich, das ist gar nicht selbstverständlich mehr heutzutage und Hut ab. Das finde ich gut. Nee, ich mache das ja so unheimlich gerne, weißt du das? Das ist also so ein liebes Mütterlein mit 94 Jahren. Wir spielen auch noch Dame zusammen jeden Tag. Mhm. Deswegen, weißt du, das kann wirklich sein, dass da eine Demenz eintritt im Moment. Und ich glaube, da musst du einfach ein großes Herz haben. Sie meint das ja nicht böse. Wenn sie zu dir aggressiv ist oder dir was an den Kopf wirft mit Worten, das ist nicht deine wirkliche Mama, das ist die kranke Frau und sie meint das nicht wirklich böse. Ja, aber wie soll ich mich denn so verhalten? Deswegen habe ich dich angerufen. Weil du ja so viel Menschenerfahrung hast und ich höre deine Sendung so oft. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich mich genau in diesem Fall verhalten soll. Ich würde mich da relativ zurücknehmen und auch nicht mit ihr streiten. Das ist schon positiv. Ja. Lass sie reden, lass sie auch ein bisschen schimpfen und sag irgendwas Neutrales, Freundliches und dann ist es gut. Wenn du anfängst, dich darauf einzulassen, schaukelt sich das hoch und das bringt überhaupt nichts, weil du dich ja mit einem sehr kranken Menschen dann streitest. Genau, richtig. Und das regt sie dann auch wieder weiter auf. Lass es einfach so auslaufen, wenn sie solche Sachen macht. Ja, nee, vor allen Dingen, sie kann ja jetzt nicht mehr laufen und sie will in Urlaub fahren wieder. Mhm. Ich sag ja, wir sind ja bis vorher sind wir aus Lanzarote zurückgekommen. Ich war mit Mutti 13 Mal auf Lanzarote und sie hat früher ein Wohnmobil gehabt. Mhm. Die ist mit dem Papa bis zum Nordkap gewesen, die erste Tour. Und ach, die hat ja Touren gemacht ohne Ende. Toll. Also meine Mutter und Papa, der Papa war kriegsblind. Ja. Und da ist Mutti mit dem, die hat Touren gemacht. Die waren in der Türkei, die waren 13 Mal. In Marokko und. Also ganz Europa bereist, zumindest. Ja, die haben... Darüber hinaus. Ja, genau. Und wenn jetzt irgendwas im Fernsehen kommt, ich mache dann immer an jetzt irgendwelche Sachen, was Marokko angeht oder und dann guckst du, da war ich auch schon, sagst du. So, jetzt ist die Frage, ob du mit der alten, kranken Frau noch irgendwo hinfahren kannst. Nee, kann ich ja nicht. Gar nicht mehr. Nee, kann ich ja nicht, weil Mutti ja nicht laufen kann. Das ist ja das Problem, was ich habe. Mhm. Kann man sie in den Rollstuhl setzen? Ja klar, im Rollstuhl ist überhaupt gar kein Thema. Könnte man denn vielleicht eine kleine Reise irgendwo an die Nordsee nach Deutschland machen? Puh, das könnte ich machen. Aber pass auf, das Problem ist wieder, die hat sich ja vor 4 Jahren, wo das noch nicht passiert, hat sich ja einen Hund angeschafft. Ja. Und das ist ja ihr allerliebstes, der kleine Cäsar. Mhm. Und der wohnt mit euch zusammen in dem Haus? Ja, sicherlich. Der sicherlich. Der kleine Cäsar muss dann mit an die Nordsee, ist doch klar. Ja, sicherlich. Aber dann find mal ein Hotel oder so Ferienwohnungen, wo du den Hund mit hinnehmen kannst. Ja, das muss eine Ferienwohnung sein, die behindertengerecht ist, wegen des Rollstuhls. Genau, sehr richtig. Und wo ein Haustier erlaubt ist. Erlaubt ist, ja, genau. Findet man voll. Ja, aber das muss erstmal finden. Muss man finden, natürlich. Aber ich glaube, hier in Holland, an der holländischen Nordseeküste oder auf unseren schönen Inseln in Deutschland, irgendwo werdet ihr was finden. Ja, wir haben ja auch diese Hundezeitschriften, da haben wir ja auch schon. Ich sag ja, ich war ja mit, wann war das vor? 2,5 Jahren war ich mit Mutti in, kennst du Luckenwalde? Nee. In der Nähe von Berlin. Ja. Da waren wir in einer Ferienwohnung. Ja, siehste. Und super Schützenmist. Da muss die aber noch laufen. Also, Volker, ich kann jetzt nicht mehr lange mit dir reden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber du bist so ein netter Kerl. Ich glaube, du kriegst das auch noch geregelt, dass du mit deiner Mutti auch noch einmal wegfahren kannst. Und da würde sie sich bestimmt freuen, wenn ihr was Entsprechendes auch irgendwo findet. Ich drück die Daumen und wünsche dir und deiner Mama von Herzen alles Gute. Und ich möchte gerne noch ein Autogramm von dir. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Tschüss. Alles klar. Ciao, Domian. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Alina Marquis. Nächste Woche sind wir wieder da am Montag. Schönes Wochenende. Ciao.